es glänzt der Mond nieder, ich sollte doch wieder zu meinem Liebchen, wie mag es ihr gehen? Ach weh, sie verzaget und klaget und klaget, dass sie mich nimmer im Liebe wird sehen. Es ging der Mond unter, ich eilte noch munter und eilte, dass keiner mein Liebchen girret, ihr Lüftchen, oh schwirret, dass keiner mein Liebchen entführt. In den Garten beisammen gesessen, wie ist mir mein Schatz so treu gewesen, das hätt ich mir nicht gebildet ein, dass mein Schatz so falsch könnt sein. Hört ihr nicht den Jäger blasen, in Man freut sich ihrer Pracht und mit Entzücken blickt man auf in jeder heitern Nacht. Und mit Entzücken blick ich auf zu manchen lieben Tag. Thank you. Strauch noch Dich zu.